Dies ist die sechste Lehreinheit zu unserem Thema, die Gemeinde. Im Rahmen dieser Lehrserie beschäftigen wir uns derzeit mit den wichtigsten Diensten des Leibes Christi, wie sie der Apostel Paulus in Epheser 4,11 aufführt. Die dort aufgeführten Dienste sind Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich habe unterschieden in mobile Dienste, die dem ganzen Leib Christi zu jeder Zeit und an jedem Ort, so wie es der Geist Gottes führt, zur Verfügung stehen, und in ortsgebundene Dienste, die sich auf einen konkreten Ort beschränken. In den vorigen Lehreinheiten beschäftigten wir uns mit den vier zentralen mobilen Diensten, nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. In dieser Lehreinheit kommen wir nun auf die ortsgebundenen Dienste zu sprechen, das heißt auf jene, die innerhalb einer Ortsgemeinde funktionieren und deren Dienst sich auf einen konkreten Ort beschränkt. Ich möchte anhand eines Beispiels verdeutlichen, was damit gemeint ist. Greifen wir einige der Städte des Neuen Testaments heraus, mit denen wir vertraut sind. Wenn jemand den Dienst des Apostels hat, ist er ein Apostel, gleichgültig, ob er in Jerusalem, Antiochia oder Korinth ist. Wenn aber jemand in Antiochia als Ältester eingesetzt wurde und dann nach Korinth umzieht, ist er deshalb nicht automatisch in Korinth auch wieder Ältester, es sei denn, er wird dort neu als solcher eingesetzt. Das ist der Unterschied. Mit anderen Worten, der Dienst des Ältesten beschränkt sich von seinem Wesen her auf einen konkreten Ort. Das ist das Merkmal dieses speziellen Dienstes. Im Grußwort von Philipper 1,1 gleich zu Anfang dieses Briefs werden uns die Mitglieder einer Ortsgemeinde vorgestellt. Es gibt im Grunde drei Kategorien. Das Grußwort von Philipper 1,1 lautet: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Hier haben wir die drei Kategorien von Mitgliedern in einer Ortsgemeinde. Zunächst alle Heiligen, also alle Gläubigen, und danach die zwei Gruppen von Leitern, Aufseher oder Bischöfe und Diakone. Das ist die Gesamtheit der Mitglieder einer Ortsgemeinde. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Wir befassen uns zunächst mit den Aufsehern oder Bischöfen und anschließend noch kurz mit den Diakonen. In eurer Themenübersicht habe ich den Begriff Hirten gewählt. In Klammern habe ich dazu geschrieben, dass die King James Version das Wort Pastoren verwendet. Das ist wirklich unglücklich. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, lautet Poimen, was regelmäßig mit Hirte übersetzt wird. Nur an einer Stelle, und zwar in Epheser 4,11, wird es häufig mit Pastor wiedergegeben. Doch viele Menschen erkennen beim Lesen dieser Liste nicht, dass hier eigentlich das Wort Hirte steht. Deshalb müssen wir einige Probleme sprachlicher Natur lösen, bevor wir uns mit der eigentlichen Bibelauslegung beschäftigen. Das Griechische des Neuen Testaments kennt drei verschiedene Begriffe für ein und denselben Dienst oder ein und dasselbe Amt. Ich werde euch das gleich anhand der Bibel demonstrieren. In der englischen King James Version werden noch dazu zwei dieser griechischen Wörter an verschiedenen Stellen mit zwei unterschiedlichen englischen Begriffen wiedergegeben. Somit haben wir in der King James Version insgesamt fünf Wörter für ein und dasselbe Amt oder ein und denselben Dienst. Das hat im Laufe der Jahrhunderte zweifellos zu großer Verwirrung unter den englischsprachigen Christen geführt. Es ist eins meiner vorrangigen Ziele in dieser Lehreinheit, ein wenig zur Klärung dieser Verwirrung beizutragen. Ich muss zugeben, dass ich selbst jahrelang zum Teil mit dieser Verwirrung zu kämpfen hatte. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich sprach regelmäßig vom Pastor und den Ältesten, so als ob es sich dabei um zwei verschiedene Dienstkategorien handeln würde. Als ich eines Tages im Neuen Testament las, traf mich die Erkenntnis wie ein Blitz, dass Pastor und Ältester lediglich zwei verschiedene Namen für ein und dieselbe Person oder ein und dasselbe Amt oder ein und denselben Dienst sind. Beim Studium der neutestamentlichen Gemeindeordnung kam ich mir vor wie jemand, der ein Puzzle zusammensetzt, aber ein Teil zu viel hat. Wie auch immer ich es anstellte, es blieb mir immer dieses eine Teil übrig, das nirgendwo Platz hatte. Dieses Teil war der Pastor als Dienst oder als Person im Unterschied zum Ältesten. Diese Unterscheidung hat keine Grundlage im Neuen Testament. Ältester und Pastor oder Hirte sind lediglich verschiedene Namen für ein und denselben Dienst. Betrachten wir nun das griechische Wort und anschließend verschiedene Passagen des Neuen Testaments, wo sie im selben Kontext verwendet werden. So wird meiner Meinung nach deutlich, dass dabei jeweils von ein und derselben Person die Rede ist. Das erste griechische Wort, das in diesem Zusammenhang verwendet wird, lautet Presbyteros, von dem sich unsere deutschen Wörter Presbyterium oder Presbyterianer ableiten. Die presbyterianische Gemeinde heißt deshalb so, weil sie an die Leiterschaft der Ältesten glaubt. Das griechische Wort Presbyteros heißt Ältester und wird auch in der englischen King James Version immer so wiedergegeben. In diesem Fall gibt es also kein Übersetzungsproblem. Das nächste griechische Wort, das für uns relevant ist, lautet Episkopos. Die wörtliche Bedeutung dieses Worts steht außer Frage. Epi heißt über oder auf, Skopos heißt Seher, zusammengenommen also Aufseher. Doch in der King James Version wird dieses Wort Episkopos manchmal mit Bischof übersetzt und viele Leute erkennen nicht, dass Bischof und Aufseher zwei verschiedene Übersetzungen ein und desselben griechischen Worts sind. Noch etwas für alle, die an Linguistik interessiert sind. Das Wort Episkopos ging in verschiedene europäische Sprachen ein, zum Beispiel ins Dänische als Biskop, was ja das Wort Episkopos ist, doch ohne das E am Anfang und mit einem B anstelle des P. Verwandt mit dem skandinavischen Wort Biskop ist natürlich unser Wort Bischof, und Bischof ist somit keine Übersetzung im engeren Sinne, sondern im Grunde die deutsche Schreibweise eines griechischen Wortes in etwas veränderter Form. Wie auch immer man es schreibt, das Wort bedeutet Aufseher. Das dritte Wort haben wir bereits erwähnt, Poimen. Es heißt Hirte und wird im Neuen Testament auch vielfach so übersetzt. Nur einmal wird es im Neuen Testament anders übersetzt, und zwar in Epheser 4,11 als Pastor. Zur Zeit der King James Version verstand man das Wort Pastor. Jedermann wusste, dass Pastor nur ein anderes Wort für Hirte war. Doch heute wecken diese beiden Wörter derart unterschiedliche Assoziationen, dass man keine Verbindung mehr zwischen ihnen erkennt. Ich sage nun, und ich werde es gleich begründen, dass all diese verschiedenen Wörter ein und dasselbe Amt oder ein und denselben Dienst bezeichnen. Wir werden dies nun anhand einiger Bibelstellen untersuchen. Schlagen wir zunächst Apostelgeschichte 20,17 auf. Hier spricht Paulus über die Rückkehr von seiner zweiten oder dritten Missionsreise. Es heißt, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Hier werden sie als Älteste bezeichnet. Der Rest des Kapitels enthält zum größten Teil seine Predigt, die er diesen Ältesten hielt. In Vers 28 spricht er immer noch zu den Ältesten und sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Sie waren also Älteste, gleichzeitig waren sie jedoch auch Aufseher. Aufseher über eine Herde, und eine Herde hängt natürlich immer mit einem Hirten zusammen. Und wo es in der King James Version heißt, die Gemeinde zu hüten oder die Gemeinde zu nähren, steht im Griechischen das Wort Hirte der Gemeinde sein. Ihr braucht kein Griechisch zu können, aber ich möchte euch diese beiden Wörter nennen und ihr werdet sehen, wie eng sie miteinander verwandt sind. Das griechische Wort für Hirte lautet, wie gesagt, Poimen. Das griechische Wort, das hier mit Hüten wiedergegeben wird, lautet Poimino und ist somit ein Verb, das sich vom Hauptwort Hirte ableitet. Um es korrekt wiederzugeben, müssen wir das Hauptwort Hirte in ein Verb umwandeln, denn sonst verlieren wir den Sinn. Es heißt also wie ein Hirte hüten oder Hirte sein. Diese Männer waren also Älteste, sie waren Aufseher und es war ihre Aufgabe, Hirten der Gemeinde, der Herde, zu sein. Älteste, Hirten und Aufseher waren keine drei verschiedenen Kategorien. Diese drei fallen in ein und dieselbe Gruppe. Und ohne Frage waren sie die anerkannten Leiter der Ortsgemeinde. In der Ortsgemeinde stand niemand über ihnen. Hätte es da im Hintergrund noch einen Pastor gegeben, wie wir ihn verstehen, wäre es von Paulus absolut unangebracht gewesen, diese Ältesten zu rufen und ihnen Anweisungen zu geben und dabei diesen möglicherweise vorhandenen Pastor zu ignorieren. Doch Paulus verhielt sich eben nicht unangemessen, weil es keinen Pastor im Hintergrund gab, der ignoriert hätte werden können. Diese Männer waren kollektiv Pastoren oder Hirten, sie waren die Ältesten, sie waren die Aufseher oder Bischöfe. Schlagen wir Titus 1, 5 und 7 auf. Paulus sagt: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest, wie ich dir geboten hatte. Ein zentraler Verantwortungsbereich war die Ernennung von Ältesten. In Vers 6 folgende beschreibt Paulus, welche Charaktereigenschaften ein Ältester haben sollte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, denn der Bischof muss untadelig sein. Hier spricht er von einem Ältesten und nennt ihn Bischof. So wie er sich ausdrückt, wird deutlich, dass er die beiden Begriffe absolut synonym verwendet. Ein Ältester ist ein Bischof und ein Bischof ist ein Ältester. Nicht nur Paulus verwendet diese Worte so, sondern auch Petrus. Schlagen wir den ersten Petrusbrief auf, wo wir sehen werden, dass Petrus von derselben Leitungsstruktur einer Gemeinde ausgeht und dieselben Wörter synonym verwendet. In 1. Petrus 2,25 sagt Petrus über diese Menschen, die verloren waren und in Christus das Heil fanden: Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Als Alternativübersetzung für Bischof steht bei mir in der Fußnote Aufseher. Jesus ist demnach der Hirte und Aufseher unserer Seelen. Beachtet, es ist ein und dieselbe Person gemeint. Der Hirte ist gleichzeitig auch der Aufseher oder, wie es in früheren Visionen heißt, der Bischof. In 1. Petrus 5, 1 bis 2 finden wir alle drei Begriffe gleichzeitig und alle beziehen sich auf die Ältesten. Zitat: Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste. Nun, wir werden die Bedeutung dieses zusammengesetzten Hauptworts Mitältester später noch genauer untersuchen. Der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr ihre Aufseher seid. Wir brauchen nicht weiter zu lesen. In Vers 1 werden sie als Älteste bezeichnet, in Vers 2 bekommen sie den Auftrag, die Herde zu hüten, aber es ist ein und dasselbe Wort, es heißt wie ein Hirte hüten oder Hirte sein und ist das vom Hauptwort abgeleitete Verb. Seid Hirten der Herde Gottes, indem ihr ihre Aufseher seid. Ein und dieselben Männer waren also Älteste, Hirten und Aufseher. Petrus und Paulus gehen in allem, was sie sagen, davon aus, dass die Leiter einer Ortsgemeinde Älteste sind und dass diese auch Aufseher oder Hirten genannt werden. Man könnte nun fragen, warum gibt es drei verschiedene Wörter für ein und dieselbe Person? Ich denke, man kann diese Frage folgendermaßen beantworten. Die Qualifikation ist die eines Ältesten. Der geistliche Dienst ist die eines Hirten. Und das Werk, das getan werden muss, ist das eines Aufsehers. Es ist also ein und dieselbe Person, jedoch aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Aber sie sind vereint in einer Person oder in einem Dienst. Die nächste Tatsache, die wir festhalten müssen, ist außerordentlich wichtig. Sie ist absolut entscheidend und grundlegend und gleichzeitig eine regelrechte Revolution. Wenn der Leib Christi diese eine Tatsache wieder für sich entdeckt, wird das eine grundlegende, radikale, geistliche Revolution im Leib Christi auslösen. Ich möchte euch, die ihr zuhört, warnen. Was nun kommt, ist revolutionär. Nehmt es nicht einfach nur so zur Kenntnis, denn es ist immens viel darin enthalten. Im Neuen Testament werden Älteste oder die Leiter der Ortsgemeinde immer in der Mehrzahl genannt. Es gibt keinen einzigen Fall im Neuen Testament, dass eine Ortsgemeinde von einem einzigen Mann geleitet worden wäre, der der Pastor ist. Dieses Konzept ist uns allen heute vertraut, doch im Neuen Testament kommt es nicht vor. Ja, es ist der ganzen Ordnung und dem Bild einer neutestamentlichen Gemeinde völlig fremd. Es erscheint nicht nur nicht im Neuen Testament, sondern widerspricht allem, was das Neue Testament über die Leiterschaft einer Ortsgemeinde lehrt. Betrachten wir nun einige, aber nicht alle, Beispiele, in denen von den Ältesten in der Mehrzahl gesprochen wird. Anschließend sehen wir uns einige Beispiele an, in denen andere Worte für die Leiter einer Ortsgemeinde verwendet werden, und in jedem Fall, gleichgültig welches konkrete Wort nun verwendet wird, stehen die Begriffe immer im Plural. Wenn man all diese Fälle zusammen betrachtet, gelangt man zu einer Schlussfolgerung, der man sich nicht entziehen kann. Apostelgeschichte 14,23. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten. Das Wort Gemeinde steht in der Einzahl, die Ältesten hingegen in der Mehrzahl. Jede einzelne Gemeinde hat Älteste, nicht einen Ältesten, nicht einen Pastor, nicht einen Leiter, sondern Älteste. Das Wort wählen entspricht dem griechischen Urtext. Wenn ihr euch fragt, wie sie gewählt wurden, so möchte ich euch noch zwei andere Stellen nennen, in denen dieses Wort wählen erscheint. In Apostelgeschichte 10,41 sagt Petrus, er und die anderen Apostel seien von Gott als Zeugen der Auferstehung ausgewählt worden. Und in 2. Korinther 8,19 spricht Paulus von einem Bruder, der von den Gemeinden ausgewählt wurde, um mit ihm das Opfer nach Jerusalem hinaufzubringen. So habt ihr eine Vorstellung davon, welche Assoziationen mit diesem Wort mitschwingen, das hier für die Wahl von Ältesten verwendet wird. Die nächste Stelle ist Apostelgeschichte 20,17. Wir haben sie uns bereits angesehen. Es heißt hier, von Milet aber sandte Paulus nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Nicht den Ältesten, nicht den Pastor, nicht den Bischof, nicht den Superintendenten, sondern die Ältesten der Gemeinde. Auch Titus 1,5 haben wir schon zitiert. Paulus trug Titus auf, in jeder Stadt Älteste einzusetzen. Es ist auch interessant festzuhalten, dass die Begriffe Stadt und Gemeinde hier inhaltsgleich sind. Wir fanden das schon in einer unserer früheren Lehreinheiten heraus. Während es in einer Stelle heißt, es wären Älteste in jeder Gemeinde eingesetzt worden, heißt es an einer anderen Stelle, es wären Älteste in jeder Stadt eingesetzt worden, weil Stadt und Gemeinde inhaltsgleich sind. Eine Stadt, eine Gemeinde. Das Verb, das in Titus 1,5 verwendet wird, ist nicht identisch mit dem Verb wählen, aber es bedeutet Älteste in jeder Stadt platzieren oder setzen. In Jakobus 5,14, einer Stelle, die meisten amerikanischen Christen offenbar übersehen haben, heißt es, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und nicht den Arzt. So wie ich es verstehe, ist jeder Christ, der das nicht tut, wenn er krank ist, dem Wort Gottes ungehorsam. So einfach ist das. Es heißt aber nicht, er solle den Pastor rufen, sondern die Ältesten. Nicht einmal ein einzelner kranker Christ rief eine andere Einzelperson um Hilfe, sondern gleich eine ganze Gruppe, nämlich die Ältesten der Gemeinde. Und aus dem Kontext wird klar ersichtlich, dass von jedem Gläubigen erwartet wurde, dass er weiß, wer seine Ältesten sind, und dass von den Ältesten erwartet wurde, dass sie wissen, wer die ihrer Obhut anvertrauten Schafe sind. Meines Erachtens ist das ein entscheidender Grund, warum so viele Christen heutzutage im Leib Christi krank sind. Sie tun einfach nicht, was Gott ihnen sagt. Es ist schlicht und einfach ungehorsam. Ich sage nicht, dass jeder, für den die Ältesten beten, geheilt werden wird, aber zumindest ist es ein Schritt in Richtung Heilung. Betrachten wir nur noch einige Passagen, in denen die Leiter einer Gemeinde zwar eine andere Bezeichnung haben, aber auch wieder in der Mehrzahl genannt werden. Philipper 1,1 haben wir uns bereits angesehen, dort werden die Bischöfe und Diakone erwähnt, der Pastor oder Leiter oder wie auch immer man ihn nennt, wird mit keinem Wort erwähnt. Es ist nur von den Heiligen, den Bischöfen und den Diakonen die Rede. Wir könnten noch kurz 1. Thessalonicher 5,12 aufschlagen. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Jene, die ihnen vorstehen im Herrn, ihre Leiter, stehen im Plural. Sie tun drei Dinge. Sie arbeiten, sie stehen ihnen vor und sie weisen sie zurecht. Das sind offensichtlich die geistlichen Leiter der Gemeinde. Sie stehen im Plural. Im 13. Kapitel des Hebräerbriefs verweist der Autor dreimal auf die Leiter der Gemeinde, an die er seinen Brief richtet, und jedes Mal stehen sie im Plural. Hebräer 13,7: Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Folgt ihrem Glauben. Beachtet, das Wort Führer steht im Plural. Jene, die sie führen, sind es, die das Wort Gottes zu ihnen reden. Sie sind Prediger und sie stehen im Plural. Sie sind die Vorbilder der Gemeinde, denn es heißt, folgt ihrem Glauben. Es wird ohne jeden Zweifel klar, dass die Leiterschaft einer Gruppe von Menschen oblag. Vers 17: Gehorcht jenen, die die Leiterschaft über euch haben, und ordnet euch ihnen unter. Das bezieht sich zweifellos auf geistliche Leiter, denn sie wachen über eure Seelen. Das sind die Leute, die sich um die Seelen der Gemeinde kümmern, sie stehen in der Mehrzahl. Und dann noch Vers 24: Grüßt alle eure Führer. Es gibt nicht den geringsten Hinweis dafür, dass die Gemeinde von einem einzigen Mann geführt worden wäre. Der Grundtenor jeder einzelnen Passage zeugt vom exakten Gegenteil. In diesem Zusammenhang wollen wir nun einige weitere Fakten festhalten. Schlagen wir Apostelgeschichte 15 auf. Dort wird deutlich, dass sich Apostel und Älteste häufig die Leitung teilen. Im Mittelpunkt von Apostelgeschichte 15 steht eine in Jerusalem geführte Diskussion darüber, was man von Nichtjuden fordern sollte, die an Jesus Christus glauben. Was mussten sie tun? Mussten sie das Gesetz des Mose halten? Mussten sie sich beschneiden lassen? Mussten sie die Speisegesetze befolgen? Das ist das Thema dieses Kapitels, und eine große Versammlung der gesamten Gemeinde in Jerusalem sollte eine Lösung zu diesen Problemen finden. Wir brauchen uns nicht näher mit ihren Schlussfolgerungen zu beschäftigen. Lesen wir nur Apostelgeschichte 15,2. Sie ordneten an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Wer waren die Leiter der Gemeinde in Jerusalem? Die Apostel und Ältesten. Es ist nie von einem einzelnen Mann die Rede. Vers 4: Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Wer repräsentierte die Gemeinde und nahm diese Gesandten auf? Die Apostel und Ältesten. Vers 6: Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen, nämlich die Frage, was man von den Nichtjuden fordern sollte. Vers 22: Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut. Hier werden also die Leiter und die ganze Gemeinde genannt. Es gibt nie einen Hinweis darauf, dass es nur einen Mann gab, der Leiter der Gemeinde war. Und in Apostelgeschichte 16,4 wird auf dieselbe Tatsache Bezug genommen. Es heißt hier: Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Ungefähr 4 oder 5 Mal werden in diesen Versen Apostel und Älteste als gemeinsame Leiter einer Ortsgemeinde genannt. Und in Apostelgeschichte 15,23 finden wir eine noch umfassendere Formulierung, einen ziemlich formellen Wortlaut, der einem Brief entstammt, der Gemeinde in Antiochia übersandt wurde. Er lautet: Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand, die Apostel und die Ältesten und Brüder an die Brüder aus den Nationen. Nun, wer sind diese Brüder? Es sind nicht die Apostel, es sind nicht die Ältesten. Meiner Meinung nach sind es alle anderen reifen, männlichen Gläubigen in der Gemeinde. Das ist nicht so wichtig, aber so verstehe ich es zumindest. Nun müssen wir die Frage beantworten, wie die Beziehung zwischen Aposteln und Ältesten in einer Ortsgemeinde aussah. Wir wissen ja, dass ein Apostel in erster Linie einen mobilen Dienst am ganzen Leib Christi, an jedem Ort und zu jeder Zeit hat. Andererseits braucht auch ein Apostel ein Zuhause, zumindest die meisten von ihnen. Sie müssen irgendwo leben, und es ist ganz natürlich, ja sogar obligatorisch, dass sich ein Apostel mit der Ortsgemeinde an seinem Wohnort identifiziert. Deshalb stellt sich ganz natürlich die Frage: Wie sieht die Beziehung zwischen dem Apostel und der Gemeinde an seinem Wohnort aus? Man könnte sagen, dass er aufgrund seines Wohnorts Mitglied dieser Gemeinde ist. Wichtig ist vor allem die Frage nach seiner Beziehung zu den Ältesten, den ortsansässigen Leitern dieser Gemeinde. Ich denke, der Sprachgebrauch des Petrus gibt eine klare Antwort. Gehen wir zurück zu 1. Petrus 5 und sehen wir uns noch einmal Vers 1 an. Wir brauchen nur den ersten Teil des Verses zu lesen. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste. Dieser Begriff Mitältester ist meiner Meinung nach die bestmögliche Übersetzung des ursprünglichen Begriffs. Dieser Begriff hat irgendwie offiziellen Charakter. Da Petrus in dieser speziellen Stadt wohnte und Mitglied dieser speziellen Gemeinde war, nahm er als Apostel innerhalb dieser Gemeinde die Position eines Mitältesten ein, also eines Ältesten neben den anderen Ältesten. Diese Funktion wurde ihm aufgrund seines Dienstes als Apostel zuteil. Ich wies bereits darauf hin, dass der apostolische Dienst die anderen in Epheser 4 aufgelisteten Dienste in sich enthält. Er umfasst den Propheten, den Evangelisten, den Hirten oder Pastor und den Lehrer. Wenn nun ein Apostel an einem bestimmten Ort wohnt, übt er einen Dienst als Ältester oder Hirte in der Ortsgemeinde aus, auch wenn er gerade nicht als Apostel an sich aktiv ist. Es ist wichtig festzuhalten, dass er dem Rang nach nicht höher ist als die Ältesten. Niemand steht über den Ältesten. Das ist ein großes, fundamentales Prinzip, das wir nicht ignorieren können. Die Ältesten sind die Leiter, und es gibt keinen Leiter über den Leitern. Es gibt keine übergeordnete Ebene. Sobald man jemanden über die Ältesten stellt, stellt man als nächstes jemanden über den, der über den Ältesten steht. Und dann stellt man jemanden über den, der über jenem steht, der über den Ältesten steht. Und letztendlich hat man eine Art Papsttum, auch wenn man es vielleicht nicht so nennt. Bruder David Duplessis bemerkte einmal, es gebe katholische Päpste und es gebe pfingstliche Päpste, die sich im Grunde nicht voneinander unterscheiden. Ohne jemanden zu kritisieren, ist man bei den Assemblies of God genau an diesem Punkt angelangt. Man hat Pastoren vor Ort, dann stellt man den Superintendenten über die Pastoren. Für den jeweiligen Bundesstaat hat man dann einen Superintendenten über den Superintendenten. Und landesweit hat man einen Generalsuperintendenten über den Superintendenten, der über den Superintendenten steht. Ohne kritisch sein zu wollen, ist dieser Generalsuperintendent im Grunde nichts anderes als ein gewählter Papst. Das ist darauf zurückzuführen, dass man die fatale Entscheidung traf, es zu gestatten, dass jemand über den ortsansässigen Ältesten einer Ortsgemeinde stehen darf. Dies ist ein Verstoß gegen ein absolut grundlegendes Prinzip der Bibel, der das gesamte Muster neutestamentlicher Gemeindeordnung auf den Kopf stellt. Apostelgeschichte 13,1 ist zu entnehmen, dass unter Umständen auch noch andere mobile Dienste in einer Ortsgemeinde ortsgebunden tätig werden können. Zitat: Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Und dann werden 5 Männer genannt. Sie alle waren in der Gemeinde zu Antiochia. Sie wohnten vorübergehend in Antiochia. Antiochia war ihre Ortsgemeinde. Innerhalb dieser Ortsgemeinde hatten sie eine Leiterschaftsposition. Das wird aus dem ganzen Bericht deutlich. Ihre Leiterschaft begründete sich durch ihren Dienst als Propheten und Lehrer. Sie reihten sich innerhalb der Gemeinde neben den anderen Leitern vor Ort ein. In 1. Korinther 12,28 finden wir ein Bild der wichtigsten Ämter oder Dienste in einer Ortsgemeinde. Das sind natürlich nicht alle, aber die wichtigsten. Und es heißt hier mit Nachdruck, Gott hat gesetzt. Das ist etwas, das der Mensch nicht verändern oder umwerfen kann. Es ist eine Vorgabe, eine Verfügung Gottes. Wir lesen die Stelle. Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt. Und dann folgt eine Reihenfolge. Das ist umso interessanter, da der Apostel Paulus sonst nie Dinge in einer konkreten Rangfolge oder Reihenfolge aufzählt. Doch hier sagt er, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Wie ich es verstehe, bezieht sich diese Rangfolge auf die Ortsgemeinde. Als wir uns mit den Evangelisten beschäftigten, sagte ich bereits, die Tatsache, dass der Dienst des Evangelisten hier nicht erwähnt wird, sei ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit einer Ortsgemeinde zu tun haben. Als Evangelist hat er keine Funktion in der Ortsgemeinde, weil es dort niemanden zu evangelisieren gibt. Die Leute dort sind bereits gläubig. Innerhalb der hier genannten Leiterschaftsstruktur gibt es eine bestimmte Rangfolge. Der Ranghöchste ist der Apostel. Als zweites folgen die Propheten. Als drittes die Lehrer. Sie sind alle Mitälteste. Doch in Fragen der Autorität und bei Entscheidungen zu Fragen der Lehre kommen als erstes die Apostel, zweitens die Propheten und drittens die Lehrer. Anschließend folgen die Dienste, die aus der Ausübung der Geistesgaben heraus entstehen, der Dienst der Wunder, Gnadengaben der Heilungen und so weiter. Ich halte das für ausgesprochen logisch und praktisch. Wir brauchen ein sehr exaktes Gleichgewicht, vor allem in der Beziehung zwischen den Aposteln und den ortsansässigen Ältesten. Diese Apostel können nicht über den Ältesten stehen. Sie sind Mitälteste. Doch aufgrund ihres apostolischen Dienstes sind sie in bestimmten Punkten, vor allem in Lehrfragen, die oberste Autorität. Genauso war es, als wir in Apostelgeschichte 15 nachschlugen. Es war von den Aposteln und Ältesten die Rede und manchmal auch von den Brüdern. Die Apostel stehen jedoch nicht über den Ältesten. Sie waren Mitälteste. Doch als Fragen der Lehre aufgeworfen wurden, die in erster Linie im apostolischen Kompetenzbereich lagen, waren ihre Aussagen maßgeblich. Ich denke, das ist einfach und praxisbezogen. In vielen biblischen Dingen brauchen wir ein Gleichgewicht. Zur Verdeutlichung möchte ich die Beziehung zwischen Mann und Frau heranziehen. Die Bibel sagt, der Mann ist das Haupt der Frau. Die Frau solle sich ihrem Mann unterordnen und der Mann solle die Frau lieben wie sich selbst. Beide Seiten tragen eine bestimmte Verantwortung. Viele, viele Ehen scheitern, weil ein oder beide Partner ihren Verpflichtungen nicht gerecht werden. Wenn eine Ehe erfolgreich sein soll, müssen beide Seiten ihre Verpflichtungen erfüllen. Die Frau muss sich dem Mann unterordnen, aber der Mann muss sie lieben wie sich selbst. Wenn der Mann sie nicht liebt wie sich selbst, wird die Unterordnung der Frau zur Knechtschaft. Andererseits muss der Mann leiten, doch wenn sich die Frau nicht unterordnet, wird die Leitung des Mannes zum Despotismus. Damit das Ganze funktioniert, müssen beide Seiten ihren Platz einnehmen und den Dienst oder die Position des anderen respektieren und anerkennen. Meines Erachtens gilt genau dasselbe für die Apostel und Ältesten in der Ortsgemeinde. Die Apostel dürfen nicht sagen, wir sind die Ranghöchsten und ihr müsst tun, was wir sagen, weil wir Apostel sind. Sie sind Mitälteste. Doch in bestimmten Punkten, die speziell dem apostolischen Dienst unterstehen, ist die Meinung der Apostel maßgeblich. Deshalb können die Ältesten nicht sagen, ihr seid auch nur Älteste und deshalb brauchen wir auch auf euch nicht mehr zu achten als auf alle anderen. Nein, sie müssen sagen, ihr seid Mitälteste, doch aufgrund eures apostolischen Dienstes sind wir verpflichtet, auf das, was ihr zu sagen habt, zu achten. Keine Seite darf der anderen restriktive Vorgaben machen. In eurer Themenübersicht stand auch, dass nicht nur Petrus, sondern auch Johannes sich als Ältesten bezeichnet. Schlagen wir dazu die beiden letzten Briefe des Johannes auf. Das Grußwort von 2. Johannes lautet: Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern. Der dritte Brief beginnt so: Der Älteste dem geliebten Gaius. Mit anderen Worten, Johannes stellte sich genauso wie Petrus als Ältester dar. Er war ein Apostel, doch hier zog er es vor, seine Position als Ältester einzunehmen. Wenn man im dritten Brief weiterliest, wird klar, dass es in der Gemeinde in jener Stadt, in der Gaius, der Empfänger des Briefs, lebte, Probleme zwischen den Ältesten gab. Der Urheber dieser Schwierigkeiten war ein gewisser Diotrephes, der eine unter Christen weit verbreitete Krankheit hatte. Er wollte alle anderen beherrschen. Er wollte derjenige sein, zu dem alle anderen aufsehen mussten und dem alle anderen gehorchen mussten. Er wollte in allem das letzte Wort haben. Über Diotrephes fand Johannes, der eigentlich ein recht gütiger und liebevoller Mann war, sehr scharfe Worte. Lesen wir Vers 9 und 10. Ich habe der Gemeinde, das ist offenbar die Gemeinde am Wohnort des Gaius, etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Das ist eine ganz typische Gemeindesituation. Diotrephes hat beschlossen, dass er der Pastor sein will, und alle anderen müssen tun, was er sagt. Und jeder, der nicht seiner Meinung ist, wird von ihm aus der Gemeinde hinausgeworfen. Doch beachtet, dass Johannes als Apostel sagt, wenn ich komme, werde ich etwas gegen Diotrephes unternehmen. Hier sehen wir wieder dieses Wechselspiel der Autorität. Wenn innerhalb einer Ortsgemeinde einer, viele oder möglicherweise eine bestimmte Gruppierung die Autorität für sich beansprucht, hat der Apostel, wenn er dorthin kommt, die Autorität, die Angelegenheit zu regeln. Ihr werdet feststellen, dass sich der Apostel Paulus manchmal in ähnlich strenger Weise an bestimmte Gruppierungen wandte. So sagte er beispielsweise zur Gemeinde in Korinth, was wollt ihr? Soll ich in Sanftmut kommen oder soll ich mit dem Stock kommen? Wollt ihr, dass ich sanftmütig komme, meinen Segen mitbringe, oder wollt ihr, dass ich mit Autorität und Disziplin komme? Es ist somit eine Tatsache, dass in jedem Aspekt des christlichen Lebens und jedem Aspekt einer Ortsgemeinde dieses Element der Autorität und Disziplin enthalten ist. Wo Christen biblische Disziplin ablehnen, gibt es Chaos und Katastrophen. Das ist eins der großen Probleme unserer Zeit. Die meisten Christen haben nicht die geringste Vorstellung davon, was es heißt, sich jemandem unterzuordnen und Disziplin anzunehmen. Und leider gewinnen Christen, sobald sie die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben, häufig ein völlig falsches Bild davon, was Freiheit ist. Sie sagen sich, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich tun, was ich will. Doch das ist keine Freiheit. Ich sagte schon in einer anderen Lehreinheit, das ist ausgesprochen kindisch. Das erinnert mich an die Leute in Kenia. Als wir dort waren, bekam das Land gerade seine politische Unabhängigkeit und jedermann sprach nur noch von Uhuru. Was wird geschehen, wenn Uhuru kommt? Eine nicht sehr belesene afrikanische Frau dachte, Uhuru sei der Name eines Politikers, der kommen und all ihre Probleme lösen würde. Wie dem auch sei, sie dachten wirklich, und das ist keine Übertreibung, wenn Uhuru kommt, wenn die Unabhängigkeit kommt, ist es egal, auf welcher Straßenseite wir Rad fahren, wir werden im Bus fahren, ohne zu bezahlen, wir werden keine Steuern mehr zahlen. Das war ihre Vorstellung von Unabhängigkeit. Manche Christen, die die Taufe im Heiligen Geist empfangen, sind in geistlichen Dingen genauso naiv und töricht wie jene Leute in politischen Dingen. In jedem Bereich des Christseins und des Gemeindelebens gibt es Autorität und Disziplin. Das englische Wort für Jünger lautet Disciple. Die ersten Leute, die in Apostelgeschichte 11,26 jemals als Christen bezeichnet wurden, waren Disciples. Und ein Disciple ist jemand, der unter Discipline, also Disziplin, steht. Das sieht man schon am Namen. Ich möchte diese sehr weitreichende und bedeutsame Erörterung der Beziehung zwischen Ältesten und Aposteln kurz zusammenfassen. Für mich ist das der wichtigste Gesichtspunkt im Zusammenhang mit den geistlichen Diensten. Die Ältesten sind das absolut entscheidende Bindeglied zwischen den mobilen Diensten einerseits und den ortsgebundenen Mitgliedern der Ortsgemeinde andererseits. Aus diesem Grund müssen wir unbedingt verstehen, wie die mobilen Dienste und die ortsgebundenen Ältesten zusammenhängen. Einerseits können die mobilen Dienste die Leiter vor Ort nicht gängeln. Die Apostel haben das nie getan. Andererseits sollen oder müssen die Leiter vor Ort die Autorität der mobilen Dienste anerkennen. Und nur, wenn sich beide Seiten richtig verhalten, werden in der Gemeinde jene Resultate herauskommen, die Gott sehen möchte. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Diakone. Das Wort Diakon leitet sich von einem Wort her, das dienen bedeutet. Man könnte deshalb das Wort Diakon im heutigen Deutsch als Diener übersetzen. Ich werde nicht im Detail auf die Diakone eingehen. Ein praktischer Grund dafür ist, dass die weltweite Gemeinde, wie ich sie auf meinen Reisen im In- und Ausland kennenlerne, noch nicht so weit ist, dass Diakone eine große praktische Rolle spielen würden. Ich vertraue darauf, dass eine Zeit kommen wird, in der die Gemeinde jene Dinge tun wird, die die Funktion eines Diakons erfordern. Doch derzeit gibt es so wenige Aktivitäten, die von Diakonen überwacht werden müssen, dass wir auf diesen Themenbereich nicht ausführlich eingehen werden. In Apostelgeschichte 6 finden wir den Grund, warum Diakone überhaupt eingesetzt wurden. Zitat: In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Als die Existenz der Gemeinde begann, wurden noch keine Diakone ernannt. Sie wurden erst dann ernannt, als sich die Zahl der Jünger mehrte. Mit anderen Worten, sie sind für die Gemeinde nicht von primärer, sondern von sekundärer Bedeutung. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Also, es ist nicht unsere Aufgabe, diese, wie auch immer man sie nennen mag, karitativen Dienste zu tun. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das ist das Rückgrat des apostolischen Dienstes, Gebet und der Dienst des Wortes. Und es ist eine Katastrophe, wenn Männer, die zu diesem Dienst berufen sind, sich ablenken lassen und praktische oder Verwaltungsdienste übernehmen. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus und noch 6 andere Männer. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Als ihnen die Apostel die Hände aufgelegt hatten, waren sie als Diakone anerkannt und eingesetzt. Auffällig ist, dass an Diakone keine geringen Anforderungen gestellt wurden. Sie mussten voll Geist und Weisheit sein und ein gutes Zeugnis haben bzw. ehrlich sein. In der zweiten Hälfte von 1. Timotheus 3 werden die Anforderungen an Diakone im Detail aufgezählt. Sie sind mit den Anforderungen an Älteste zu vergleichen. Wir halten jedoch fest, dass ihre Wahl etwas anders abläuft. Die Apostel haben die Diakone nicht von Anfang an selbst ausgesucht. Vielmehr sagten sie zur Gemeinde: Sucht ihr die Männer aus. Und wenn ihr sie gefunden habt und sie akzeptabel sind, werden wir sie ernennen. Ich denke, es liegt sehr viel Weisheit in dieser Vorgehensweise. Schließlich mussten diese Männer finanzielle und materielle Angelegenheiten regeln. Ich weiß nicht, ob ihr in eurer Gemeinde schon einmal so eine Situation hattet, beispielsweise in Bezug auf den Pastor und den Leiterkreis. Ich erlebte es schon mehrmals, dass Gemeindemitglieder sagten: Der Pastor beruft die Leute in den Mitarbeiterkreis oder in den Leiterkreis, die mit dem Geld tun, was er will. Doch diese cleveren jüdischen Apostel umgingen diese Kritik, indem sie sagten: Sucht doch ihr die Leute aus. Ihr seid dafür verantwortlich. Wir müssen uns dann lediglich vergewissern, dass sie die Anforderungen erfüllen. Wenn anschließend Gelder oder andere Dinge schlecht verwaltet wurden, konnte die Gemeinde nicht auf die Apostel zeigen und sagen: Ihr habt die falschen Leute ernannt, denn die tun ja nur, was ihr wollt. Ich denke, das ist sehr einfach, aber auch sehr praktisch. Nach dieser Wahl entspricht die innere Struktur der Gemeinde Philipper 1,1, wo alle Mitglieder der Gemeinde aufgezählt werden, nämlich Bischöfe oder Älteste oder Hirten, wie auch immer man sie nennt, Diakone, die sich um praktische Dinge kümmern, und Heilige. Das ist alles. So einfach ist das. Befassen wir uns nun kurz mit der Frage nach der Pluralität geistlicher Leiterschaft an einem Ort. Das heißt, dass es an einem Ort nicht mehr als eine Ortsgemeinde zu geben braucht, auch wenn es dort vielleicht Tausende von Christen gibt. Erinnert euch, das fanden wir in einer der ersten Lehreinheiten heraus. Damals gab es in einer Stadt nie mehr als eine Gemeinde. Es war nie von den Gemeinden in Jerusalem oder den Gemeinden in Antiochia oder den Gemeinden in Korinth die Rede. Es hieß immer nur die Gemeinde in Jerusalem oder die Gemeinde in Antiochia oder die Gemeinde in Korinth. Und dennoch waren es sehr, sehr viele Christen. Historiker schätzen, dass es in Antiochia mindestens 40.000 Gläubige und in Korinth mindestens 25.000 Gläubige gab, aber nur eine Gemeinde. Wie war das möglich? Mit unserem System, dass ein Mann für seine Gemeinde verantwortlich ist, ist dies praktisch unmöglich. Der Grund, warum das nicht funktionieren kann, liegt am Prinzip der Ein-Mann-Leiterschaft. Sie beschränkt die maximale Anzahl von Gemeindemitgliedern. Ein Mann allein kann nicht einmal 500 Menschen effektiv als Hirte versorgen, geschweige denn 5.000 oder 50.000. Einige Männer versuchen das bei 5.000 und mehr Leuten, aber bei dieser Anzahl von Menschen ist es unmöglich, die Aufgabe so zu erledigen, wie sie erledigt werden sollte. Die Alternative zur Ein-Mann-Leiterschaft ist die Pluralität der Leiterschaft. Älteste, Aufseher, Hirten. Unter diesen Voraussetzungen stellt die Anzahl der Mitglieder kein Problem dar und man muss die Gemeinde nie teilen. Jedes Mal, wenn die Gemeinde wächst, braucht man nur neue Leiter zu ernennen und lediglich ein bestimmtes Verhältnis zwischen der Anzahl von Leitern und der Anzahl von Gemeindemitgliedern beizubehalten. Nehmen wir an, man bräuchte einen Ältesten auf 50 Gemeindemitglieder. Nehmen wir das einmal an, auch wenn ich glaube, dass man wahrscheinlich mehr braucht. Bei einer Mitgliederzahl von 500 braucht man also 10 Älteste, bei einer Mitgliederzahl von 5000 100 Älteste, bei einer Mitgliederzahl von 50.000 1000 Älteste. Aber man braucht die Gemeinde nie zu teilen und nie eine zweite Gemeinde am Ort zu gründen, nur weil die Gemeinde wächst. Es ist sehr interessant zu sehen, wie dies in der Gemeinde zu Jerusalem praktisch aussah. In Apostelgeschichte 18,22 ist von Paulus die Rede. Er kam in Caesarea an und ging nach Jerusalem weiter. Der Kontext macht deutlich, dass er nach Jerusalem ging. In Jerusalem erstattete er der Gemeinde seinen Bericht und überbrachte seine Grüße. Nicht den Gemeinden, sondern der Gemeinde. Eine Gemeinde in Jerusalem. Wie viele Gläubige gab es nun in Jerusalem? Schlagen wir Apostelgeschichte 21,20 auf. Die Leiter der Gemeinde von Jerusalem unterhielten sich mit Paulus und es heißt, sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind. Sie sprachen nur von Jerusalem allein. Wo es hier Tausende heißt, steht im Griechischen das Wort Myriaden und jeder weiß, dass eine Myriade 10.000 sind. Somit heißt es in Wirklichkeit nicht, wie viele Tausende, sondern wie viele Zehntausende. Ihr stimmt mir sicher zu, wenn ich sage, dass der Sprachgebrauch den Schluss nahelegt, dass es mindestens 5 Zehntausende, also 50.000, in der einen Gemeinde zu Jerusalem gewesen sein müssen. In Vers 22 desselben Kapitels heißt es, was nun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen. Hier ist von einer sehr großen Menschenmenge die Rede. Es heißt die Menge. Und doch ist es nur eine Gemeinde. Wie war das möglich? Man hatte in einem bestimmten Verhältnis zur Mitgliederzahl Älteste. Somit stehen wir meines Erachtens vor zwei Alternativen, die einander ausschließen. Ich versuche, sie so klar wie möglich darzustellen. Die erste Alternative ist die Situation, die wir heutzutage fast überall vorfinden, nämlich viele Ortsgemeinden mit jeweils einem Leiter. Ja, vielleicht ist es nicht nur ein Leiter, es könnten auch zwei oder drei sein. Vielleicht gibt es einen Pastor, einen Co-Pastor, einen Musikleiter, einen Jugendleiter, einen Kinderarbeitsleiter. Vielleicht sind es fünf. Aber in den meisten Gemeinden sind es nicht mehr als fünf. Der Grundgedanke ist jedoch, dass es eine Gemeinde ist, in der ein Mann der Pastor ist. Das entspricht dem Denken der meisten Christen unserer Zeit. Die andere Alternative ist eine Ortsgemeinde mit 40.000, 50.000, 60.000 oder 80.000 Gläubigen und vielen Leitern. Kein Problem. Natürlich gibt es immer persönliche Probleme. Das lässt sich nie vermeiden. Bruder Smith kommt nicht sehr gut mit Bruder Jenkins aus, aber persönliche Probleme lassen sich eben nicht vermeiden. Niemand sagt, dass das für den alten Menschen besonders einfach sei. Doch die meisten Christen haben nicht erkannt, dass Gott für den alten Menschen kein bestimmtes Programm hat. In den Augen Gottes gibt es für das Problem des alten Menschen nur eine Lösung, und das ist die Exekution. Unser alter Mensch wurde in Christus gekreuzigt. Römer 6,6. Gott hat für den alten Menschen nichts anderes vorgesehen als den Tod. Wenn ich mir die Kirchengeschichte so ansehe, über die ich nicht viel weiß, preis dem Herrn, so sehe ich, wie die Menschen seit etwa 1800 Jahren versuchen, ein Programm zu entwerfen, das das Problem mit dem alten Menschen löst. Aber es gibt kein Programm, das das Problem mit dem alten Menschen lösen könnte. Da gibt es nichts zu lösen. Gott hat für den alten Menschen nur eins vorgesehen, die Hinrichtung. Wenn wir uns nur darum drehen, was du und ich in unserem alten, fleischlichen Wesen darstellen, wird es nie funktionieren. So ist es schlichtweg unmöglich. Aber es ist nicht unmöglich, wenn wir in der Gnade Gottes leben und im Geist Gottes wandeln. Gott interessiert sich für kein anderes Programm außer dem, das funktioniert, wenn der Heilige Geist Menschen leitet, die als Kinder Gottes leben. Wir können Gottes Maßstab nicht auf unsere Ebene herunterdrücken. Wir müssen durch die Gnade Gottes verändert werden, bis wir an den Punkt kommen, an dem wir innerhalb der Maßstäbe Gottes leben und gedeihen und fröhlich sein und Frieden finden können. Ich bin mir sicher, dass dies auch für die Gemeinde gilt. Gott wird seinen Maßstab nicht heruntersetzen und von seinen Anforderungen keine Abstriche machen. Jedes Mal, wenn Gott etwas in Gang setzt, macht er es richtig, und jede Veränderung wäre nur zum Schlechteren. Ich denke in dem Zusammenhang an die Arche Noah. Gott entwarf die Arche Noah. Noah baute sie in exakter Übereinstimmung mit Gottes Plan und sie musste nie verändert werden. Es waren nie Modifikationen notwendig. Sie musste nie repariert werden. Sie war auf Anhieb perfekt. Niemand konnte kommen und sagen, es ist zu schwierig, eine Arche auf diese Weise zu bauen, wir wollen es anders versuchen. Diese andere Arche wäre zwangsläufig gesunken. Es wäre eine Veränderung zum Schlechteren gewesen, und ich zweifle nicht daran, dass dies auch für Gottes Konzept für die geistlichen Dienste gilt. Nehmen wir als Beispiel nur den Dienst Jesu Christi. Er ist der vollkommene Apostel, der vollkommene Prophet, der vollkommene Evangelist, der vollkommene Hirte, der vollkommene Lehrer. Als er diese Dienste begann, begann er sie auf Anhieb richtig, und Gott hatte nie ein anderes Programm für den geistlichen Dienst als den Dienst Jesu Christi. Wir brauchen nur dasselbe zu tun wie Jesus. So einfach ist es. Jesus sagt in Johannes 14,12, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Wir haben im Lauf der Jahre viele, viele andere Formen und Arten von geistlichen Diensten gesehen, aber sie vermochten die Aufgabe nie so zu erledigen, wie Gott es wollte. Gott begann mit der richtigen Methode und er wird sie nicht ändern. Dasselbe gilt meiner Meinung nach eben auch für die Gemeindeordnung. Gott hatte von Anfang an das richtige Schema. Der Heilige Geist gab es den Aposteln und den ersten Leitern der Gemeinde. Und Gott wird nie ein anderes Schema akzeptieren. Gott wird nie sagen, ich habe festgestellt, dass es so zu schwierig ist und dass es die Leute offenbar nicht verstehen und offenbar nicht damit zurechtkommen. Deshalb werde ich meinen Maßstab und mein Schema ändern. Das wird er nie tun. Gott wartet geduldig. Ich staune über die Geduld Gottes. Er wartet, bis sich die Christen seinen Maßstäben fügen und sich in sein Schema eingliedern. Das ist eine wichtige Entwicklung, die sich derzeit in den Vereinigten Staaten abzeichnet. Ich sehe hier und dort Anzeichen dafür, dass die Menschen endlich sagen, warum versuchen wir nicht herauszufinden, wie Gott sich die Organisation der Gemeinde vorstellt? Warum versuchen wir nicht, uns darin einzugliedern, anstatt zu versuchen, Gott dazu zu bringen, die Dinge so zu tun, wie wir sie für richtig halten? Abschließend noch ein paar wichtige Fakten über die Position von Ältesten. Ich bin ausführlich auf die Ältesten eingegangen, weil ich derzeit den Eindruck habe, dass Apostel und Älteste die beiden entscheidenden Dienste sind, die im Denken der Christen wiederhergestellt werden müssen. Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich so viel Zeit mit den Ältesten verbrachte, denn so wie ich es sehe, sind sie der Schlüssel zu unserer derzeitigen Situation. Noch zwei Fakten hierzu. Gehen wir zurück zur Apostelgeschichte 14 und lesen wir diesmal Vers 21 folgende. Hier heißt es über Paulus und Barnabas. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt, das ist wieder ein Beispiel für das Wort evangelisieren, als sie jene Stadt evangelisiert hatten und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. In Lystra, Ikonium und Antiochien hatten sie bereits gepredigt. womöglich einige Monate zuvor. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das nicht mehr als ein Jahr zurücklag. Als sie diese Städte nach ihrem ersten Besuch verließen, hinterließen sie Menschen, die als Jünger bezeichnet wurden. Sie hinterließen keine Gemeinden. Es ist nirgendwo von Gemeinden die Rede. Doch auf ihrem Rückweg versorgten sie diese Jünger erneut mit Lehre und Ermahnung, und es heißt, sie hätten die Seelen der Jünger befestigt, sie hätten sie im Glauben gestärkt und sie ermahnt, im Glauben zu verharren. Und sie warnten sie, Zitat, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Danach heißt es im Vers 23, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten. Ich möchte, dass ihr hier auf den Übergang achtet. Zuerst waren sie nur Jünger, dann waren sie eine Gemeinde. Wann vollzog sich dieser Übergang? Als die Ältesten eingesetzt wurden. Ohne Älteste hat man nur eine amorphe Gruppe von Jüngern. Doch sobald die richtigen Leiter ernannt sind, die Ältesten, werden diese Gruppen von Jüngern in der Bibel als Gemeinden anerkannt. Eine Gruppe von Jüngern wird durch die biblische Einsetzung von Ältesten zu einer neutestamentlichen Gemeinde. Das ist der Übergang. Wie ich es sehe, und ich wage zu sagen, wie vermutlich auch Gott es sieht, haben wir derzeit oft eine Unmenge von Jüngern, aber kaum Gemeinden. Ja, in den USA haben wir die Baptistengemeinden in ihren verschiedenen Ausprägungsformen und die Kirche der Nazarener und die Assemblies of God und die Church of Four Square Gospel, die Church of God und die Church of God in Prophecy und die Church of God in Prophecy in Christ und die Church of God in Prophecy in Christ and in the Father. So weit sind wir gekommen. Doch in den Augen Gottes sind das, wie ich meine, keine Gemeinden. Wir haben lediglich amorphe Gruppierungen von Jüngern. Diese Gruppierungen kommen nun in kleinen Haus- und Gebetskreisen und Bibelstunden zusammen. Doch das macht sie auch noch nicht zur Gemeinde. Wann werden diese Gruppierungen von Jüngern in den Augen Gottes und nach dem Maßstab der Bibel zu Gemeinden? Sobald Älteste eingesetzt sind und ihre biblische Funktion ausüben. Das ist der Übergang vom Chaos amorpher Gruppierungen von Jüngern zu einem geordneten Gemeindeleben. Wie ich es verstehe, ist der entscheidende Übergang, der die Veränderung hervorruft, die Ernennung von Ältesten. Das ist sehr wichtig. Denn wenn das stimmt, ist es leicht nachvollziehbar, dass der Teufel in der derzeitigen Situation mehr als alles andere die biblische Einsetzung von Ältesten verhindern möchte. Und meine persönliche Erfahrung der vergangenen Monate bestätigt dies. Als wir in dieser Gegend diesen Schritt gingen, war es kein Zufall, dass so richtig die Hölle los war. Das war Satans Reaktion auf einen entscheidenden Schritt, der es ihm sehr schwer machen wird, die Gläubigen zu behindern, zu desorganisieren und ihnen zu schaden. In Bezug auf diese Männer, die in der in Apostelgeschichte 14 geschilderten Situation zu Ältesten ernannt wurden, möchte ich noch eins sagen. Meinen Berechnungen nach können sie unmöglich länger als ein Jahr gläubig gewesen sein. Vermutlich waren sie sogar nicht einmal ein Jahr gläubig. Und dennoch wurden sie zu Ältesten ernannt. Du entgegnest vielleicht, dann waren sie ja gar nicht die Ältesten. Nein, aber das Wort Ältester ist relativ. In einer Gruppe von 6-jährigen Kindern ist ein 8-jähriger der Älteste. Und wenn die Gruppe ein Durchschnittsalter von 20 hat, muss man 22 sein, um der Älteste sein zu können. Das ist immer relativ. Es waren keine großen Bibelschulabsolventen, es waren auch nicht 15 Jahre lang auf der Sonntagsschule gewesen. Es waren einfach Männer, die die Zeit nutzten, um Gott und die grundlegenden Wahrheiten seines Wortes kennenzulernen. Als Paulus und Barnabas wieder dorthin zurückkamen, sagte ihnen der Heilige Geist, das sind die Männer, die Leiter sein sollen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie in diese Position zu befördern. Vergesst also nicht, dass der Begriff Ältester immer relativ zur Gruppe zu sehen ist. Es geht dabei nicht in erster Linie um das körperliche Alter oder um die Zeit, die jemand schon gläubig ist. Jemand kann seit 10 Jahren bekehrt sein und dennoch in geistlichen Dingen 6 Monate alt sein. Entscheidend ist die geistliche Reife. Sie hat Vorrang. Abschließend noch einmal die Aussage aus Titus 1,5, die genau das erhärtet, was ich euch eben zu erklären versuchte. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest. Mit anderen Worten, solange nicht in jeder Stadt Älteste eingesetzt sind, mangelt es an etwas und ist die Ordnung der Gemeinde nicht so, wie sie sein sollte. Das ist absolut wahr. Dem müssen wir uns heute stellen und dementsprechend handeln.